Als Bruno die Reifeprüfung mit Erfolg bestanden hatte, kam der liebevoll geschriebene Einrückungsbefehl ins Haus geflattert. Bruno entnahm diesem Schreiben wichtige Informationen wie nehmen Sie eine Zahnbürste mit, jedoch keinen Hinweis, wann er das nächste Mal die Kaserne verlassen durfte. Zu diesem Zeitpunkt wusste Bruno noch nicht, dass er die nächsten 2 Wochen weder seine Freunde noch seine Eltern zu Gesicht bekommen würde und lernte als Soldat sehr schnell, dass dieser außerhalb der Kaserne kein soziales Leben haben darf. Hey, liebe Kreativskeptiker, ich bin Soldat HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mental Challenge Bordenschirm und Lodges herzlich willkommen. Links schaut beim Militär. Heute die Einberufung. Bruno trat also seinen Weg als Soldat an. Mit freudigem Geschrei und dem andauernden Wiederholen der gleichen Befehle begrüßten die Ausbilder die neuen freudigen Jungmänner, während Bruno wieder sein selektives Gehör aktivierte. Nachdem er topmoderne Kleidung ausgefasst hatte, die sehr naturverbunden designt war und von anderen Soldaten bereits durchgeschwitzt wurde, bemerkte unser neuer Soldat, dass der Tagesablauf beim Militär streng geheim war. Die Jungmänner verbrachten den ersten Tag mit spannenden Aktivitäten, die an Shoppingtouren mit der Freundin erinnerten. Bruno hielt einfach die Hände auf, während ihm unzählige Gegenstände aufgeladen wurden und irgendwann durften die Jungmänner sogar schlafen. Bruno schloss also die Augen, um kurz darauf sanft mit lautem Geschrei geweckt zu werden. 6 Uhr morgens, Tagwache. Bruno musste augenblicklich aufstehen und hochmotiviert eine ganze Stunde zu warten, in der er zwar nichts zu tun hatte, aber auch nicht schlafen durfte. Dann machte sich das Zimmer geschlossen zum Speisesaal auf, wo ein herzhaft duftendes Frühstück auf die neuen Soldaten wartete. Bei Brot ist es wie bei gutem Wein, je älter, desto besser. In der Gelatine waren vereinzelt Fruchtstückchen zu finden oder auch Gummibärchen und das vom Kellner empfohlene Wasser von der hauseigenen Quelle passte perfekt. Nach dieser wahrscheinlich gewollten Schwächung des menschlichen Körpers und einem flauen Magen stellte sich Bruno mit seinen Kameraden im Viereck auf und lauschte den Befehlen der Vorgesetzten. Schnell hegte er den Befehl, dass seine Vorgesetzten die Befehle immer deswegen so laut und immer wieder wiederholten, dass sie sie auch ja selbst nicht vergessen konnten. Der restliche Tag glich einer Modenschau einer Umzugsfirma. Bruno zog sich an, aus und um, präsentierte seine Kleidung wie die neue Sommerkollektion, während ein Unteroffizier, dessen Hobby offensichtlich Design war, immer wieder Verbesserungsvorschläge zum Besten gab. Der Rucksack wurde eingepackt, ausgepackt und umgepackt. Der Schrank wurde eingeräumt, ausgeräumt und umgeräumt. Und als rein zufällig alle Soldaten grüne Karottenhosen anhatten, kam dem Kommandant die zündende Idee, dass seine Umzugsfirma auch ein bisschen Kondition benötigen würde. Bruno joggte also los und lernte die 12 Übungen, die jeder männliche Staatsbürger jeden Tag absolvieren sollte. Dabei ließ sich das Militär nicht durch verweichlichte Erkenntnisse der modernen Sportmedizin beirren, denn hier wurde der Körper noch auf die alte Weise gestellt. Zum Mittag gab es Fett, durchzogen mit Kalbsfleisch und am Abend Leder mit Plastik. Nach einer gemütlichen Dusche mit 9 anderen Jungmännern wurden die neuen Soldaten gegen Mitternacht ins Bett geschickt. Natürlich musste ein so aufregender Tag nachbesprochen werden, bis endlich alle 10 Männer einschliefen und begannen, um die Wette zu schnarchen. Tagwache, 6 Uhr morgens, ein neuer Tag in der Kaserne. Und als Bruno am nächsten Tag so ungefähr gegen 10 Uhr beim 16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs einschlummerte, kamen ihm erste Zweifel an der Strategie dieses Vereines. Vom Rekruten zum General. Das Militär hätte die Möglichkeit, seinen männlichen Bürgern letztes Mal auf das soziale und demokratische Leben im eigenen Lande vorzubereiten und erzieht stattdessen die zukünftigen Väter mit geistlosem Geschrei und Wiederholungen. Einige Menschen finden beim Militär sicherlich ihre Berufung, doch allgemein gilt, wenn man eine Kaserne betritt, sollte man seine Intelligenz und Selbstständigkeit bei der Wache abgeben. Zumindest meine Vorgesetzten waren mehr als geisteskreativ. Was sind eure Erfahrungen mit der Einberufung? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.